Der Unterschied zwischen dem Gehirn als Werkzeug des Geistes und dem Gehirn als Geist ist nicht schwer zu verstehen, aber man muss sich immer wieder an ihn erinnern, wenn man über das Gehirn nachdenkt oder liest. Um es noch etwas plastischer zu machen. Stell dir vor, dass vor dir auf dem Tisch zwei Fernsehapparate stehen. Der eine sei batteriebetrieben, der andere an eine Solarzelle angeschlossen, also direkt mit Sonnenenergie betrieben. Jetzt schaltest du beide Geräte ein und siehst dir zum Beispiel eine Quizsendung an. Du schaltest um und stößt zum Beispiel auf eine Dokumentation über Tiere. Beide Apparate tun, soweit du sehen kannst, genau das Gleiche. Wir wissen natürlich, dass da ein gewaltiger Unterschied zwischen den beiden besteht. Das eine Fernsehgerät erzeugt seine Energie, das heißt seine Fähigkeit, die Erfahrungen zu vermitteln, in sich selbst. Das andere empfängt sie aus dem Raum. Das Beispiel der Fernseher soll noch einmal die eben angesprochene Frage, ob das Bewusstsein identisch mit dem Gehirn oder dem ganzen Körper ist oder das Gehirn, der Körper, ein Instrument des Bewusstseins ist, verdeutlichen. Das erste Gerät, das batteriebetriebene, steht dann für den Körper als Ursache des Bewusstseins, das zweite für den Körper als Instrument des Bewusstseins. Das erste erzeugt seine Energie in sich selbst, und das entspricht der Auffassung, dass der Körper das Bewusstsein selbst generiert. Der zweite Fernseher empfängt seine Kraft aus dem Raum, und das entspräche einem Angeschlossensein des Körpers an die Bewusstseinsenergie des Raums. Ich spreche hier vor allem vom Erfahrungsaspekt des geistigen Geschehens, vom direkten Gewahrsein oder Fühlen unserer Erfahrung. Natürlich hängt es auch vom Körper ab, welche Art von Welt du erlebst, keine Frage. Aber ist er die Ursache deines Erlebens? Wenn Bewusstsein vom Körper erzeugt wird, ist der erste Fernseher der bessere Vergleich. Wenn aber Bewusstheit und Fühlen überall sind, im gesamten Universum, dann wäre der Körper mehr eine Art Instrument, mit dessen Hilfe du, dieser besondere Mensch mit deinem besonderen Körper, deine Welt erfährst. Wie auch der zweite Fernseher seine Energie von außen erhält und dadurch das Instrument sein kann, durch das du den Tierfilm erlebst. Nimm diesen Vergleich übrigens nicht zu wörtlich und überleg, was der Sonne im Bereich unserer Erfahrung entspricht. Es geht nur um den Gedanken, dass eine bestimmte Hirnregion nicht deswegen schon als Ursprung einer Wahrnehmung anzusehen ist, weil sich herausgestellt hat, dass sie irgendwie an ihr beteiligt ist. Man könnte die Beziehung zwischen Körper und Gewahrsein auch so darstellen, dass man sich das Gewahrsein-Fühlen als einen breiten Strom vorstellt. Jedes einzelne Ding, ein Stein, ein Baum, ein Hund, ein Mensch, ein Engel, ein Drala oder was auch immer, wäre dann ein Wirbel in diesem Strom. Komplexere Dinge wie Menschen oder Dralas bilden tiefere Wirbel, weil bei ihnen das Gewahrsein größer ist. Aber alles, was in unserer Welt existiert, bildet Wirbel im Strom des Gewahrseins, sei er nun klein und kaum wahrnehmbar oder riesengroß, denn alles hat in mehr oder weniger großem Umfang Teil am Gewahrsein. Auch unser Körper ist einfach etwas, das wir in eben diesem Gewahrsein wahrnehmen. Er gehört zum Gewahrsein wie der Wirbel zum Strom. In unserem Vergleich mit den beiden Fernsehern würde der eine Apparat dann nicht nur von der Sonne gespeist, sondern aus Sonnenlicht bestehen. Was ich dir vor allem klar machen möchte, ist, dass nichts, aber auch gar nichts in der gegenwärtigen gültigen Naturwissenschaft zu entscheiden erlaubt, ob Gehirn und Körper die Ursache unserer Erfahrung und unseres Gewahrseins sind oder einfach deren Instrumente. Wenn die konventionelle Wissenschaft die Entscheidung gefällt hat, dass Geist nichts anderes als Gehirn ist, dann ist das eine eher philosophische oder religiöse Entscheidung, keine wissenschaftliche. Diese Entscheidung hat, wie das bei einer nicht hinterfragten Annahme nicht anders sein kann, zu einer schrecklichen Blindheit in der konventionellen Wissenschaft geführt. Ich habe unsere Betrachtung der Wahrnehmung in diesem Brief mit einem Blick auf die Rolle des Gehirns begonnen. Wir haben gesehen, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, und dadurch wissen wir bereits, dass in unserer Erfahrung dessen, was wir zum Beispiel sehen oder hören, auch unsere Ideen und Interpretationen und emotionalen Reaktionen eingehen. Morgen werden wir uns die Wahrnehmung ein wenig mehr von innen ansehen und auch da wieder feststellen, dass Emotion, Interpretation, vorgefasste Meinungen und Erwartungen in jedem Augenblick unserer Erfahrung zusammenkommen.